الله سبحانه وتعالى زاكت كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله انت قزمت أباس صلى الله عليه وسلم زاكت انت قزمت أمة عشتد عين كافرة فإست جيدة مسلمش أنجليجنهايت أنزغ أنجليجنهايت بعين المتر ان زماريان شخيت so schreit unsere Mutter. Weil eine Schwester im Irak weint, so weint unsere Schwester. Und weil ein kleines Kind in Tschetschenien blutet, so blutet unser Kind. Und wenn auf der arabischen Halbinsel, auf dem gesegneten Boden von Mohammed sallallahu alaihi wasallam, sich immer noch Mushrikin und Ha'ula al-Murtadin befinden, so ist es unsere Aufgabe, sie von dort zu vertreiben. Und wenn in Palästin, in der Al-Aqsa-Moschee, immer noch kein Adhan ausgerufen wird, so ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen. Ich erinnere euch an eine gewaltige Sunna unseres Propheten, eine Sunna, die viele Muslime vergessen und bereits die meisten Muslime begraben haben. Die Sunna lautet, die Sorge der Umma zu tragen. Die Sorge der gesamten Umma zu tragen. Er sallallahu alaihi wasallam trug diese Sorge von Anfang der Offenbarung bis zu seinem Tod. Und er wird sie dann noch länger tragen. Mit seinen Worten, Ummati, Ummati, Ummati, Ummati. Das heißt, jede muslimische Angelegenheit ist unsere Angelegenheit. Wenn in den Gefängnissen der Feinde Allahs sich noch ein Muslim befindet, so ist es unsere Aufgabe, diesen Muslim zu befreien. Und wenn die muslimische Umma geblendet ist vom diesseitigen Leben, so ist es unsere Aufgabe, mit Allahs Hilfe bi'idhnillah, sie aus der Dunkelheit zum Licht zu führen. Ab heute, ja Ummat al-Islam, ab heute gibt es keine Ruhe mehr. Wir werden nicht mehr ruhen, bis jede Angelegenheit geklärt ist. Und bi'idhnillah bekämpfen wir die Menschheit so lange, bis sie bezeugen, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا.